kannst ein Vorbild sein. Sie steiget hoch hinauf und preiset Gott. So soll auch unser Singen hinauf zum Himmel gehen und dankbar will der liebe Gott uns sehen. Wenn Blitz und Donner droht, der Regen niederströmt, das Vögelein zur Erde niedersinkt. Doch wenn der Sturm vorbei, die Sonne scheinet frei, die Lerche sich aufs Neu zum Himmel schwingt. So nimm mein Beispiel denn, o Mensch vom Vögelein, und preise Gott dein ganzes Leben lang. Und wenn dein Auge weint, die Sonne nicht mehr scheint, dring durch das Dunkle hin zu Gott empor. Sein teures Auge wacht, sieht dich in Sturm und Nacht und lässt dich dennoch hier nicht untergehen. Er hat dein Leid erprobt, ob du es tragen kannst, und dann hat er es erst zu dir gesandt. Preise deinen Herrn schon hier auf Erden gern und einstens dort in alle Ewigkeit. Dort in des Himmels Höhen, da singt man wunderschön. Der Herr hat alles, alles wohl gemacht. Dort in da singt man wunderschön.